Kundgabe 5675. Empfangen durch Bertha Dudder am 13.05.1953. Anruf der Lichtwesen. Zuvorverbindung mit dem Vater. Tretet mit allen guten Kräften des geistigen Reiches in Verbindung, indem ihr sie um ihren Schutz bittet, um ihre Fürsorge und Hilfe in geistiger wie irdischer Not. Sie sind euch in Liebe ergeben und wollen euch immer helfen, doch auch an die Gesetze der ewigen Ordnung gebunden, so dass sie nicht eher euch helfen dürfen, bis ihr selbst sie anrufet, weil euer Wille selbst bestimmt die Einwirkung guter oder böser Kräfte. Also dürfet ihr euch unbesorgt an die geistige Lichtwelt wenden, doch eines dürfet ihr nicht darüber vergessen, mich selbst. Ich will in eurem Herzen der König sein. Ich will, dass ihr mit mir selbst die Verbindung herstellt, dass ihr mich selbst darum bittet, dass ich euch meine Helfer sende, dass ich meinen Segen gebe, dass nichts geschehe ohne meinen Willen. Die Verbindung mit mir ist euer Erdenlebensziel. Und so ihr mich also ausschaltet, indem ihr euch ausschließlich den Wesen des Lichtes übergebt, erreichet ihr schwerlich euer Ziel. Denn dann fehlet euch eines, das kindliche Vertrauen zum Vater, das euch auch den Weg zum Vater direkt finden lässet. Ich werbe um eure Liebe, um die Liebe des Kindes zum Vater. Und diese Liebe mangelt euch, so ihr mich nicht anrufet, in jeder leiblichen und geistigen Not. Denn so ihr mich liebet, treibt euch euer Herz zu mir. Darum ist der gerade Weg zu mir auch der Beweis eurer Liebe und eures Glaubens. Und alle meine Engel, meine Lichtboten und Helfer, freuen sich über euch, so ihr mir diese Liebe entgegenbringt. Und nun wirken sie in meinem Auftrag für und an euch. Und so ihr euch auch in Gedanken ihrer Fürsorge übergebet, wird der Kraftzustrom niemals wirkungslos bleiben, der nun ständig auf euch überfließet. Ihr könnet euch ihnen getrost anvertrauen, doch die Bindung mit mir muss stets vorangehen, denn ich will euren Ruf vernehmen, bevor ich meine Kräfte anweise, euch Hilfe zu bringen. Alle führen nur den Willen ihres Herrn aus, der auch ihr eigener Wille ist, und auf das der Herr sie beauftrage zu dienender Tätigkeit, will er auch angerufen werden von denen, die Hilfe benötigen. Wo aber die Liebe eines Kindes nach dem Vater rufet, wird der Vater alle Kräfte des Himmels in Bewegung setzen, um seinem Kind zu geben, was es verlanget. Denn die Liebe erreichet alles, und diese Liebe will ich von meinem Kind empfangen. Amen.